Seit die Finanzkrise die weltweit größte Wirtschaftskrise seit 1929 ausgelöst hat, wird nicht nur versucht, die schlimmen Folgen und den Schaden zu begrenzen. Auch über die Ursachen wird diskutiert, die Fehler im Finanzsystem, die Habgier und rücksichtslose Risikobereitschaft. Casino Wall Street ist das Schlagwort, das lange in aller Munde war. Hirnforscher haben nun aber die Natur des Menschen als Mitverursacher ausgemacht. Ein Gen bestimme die Gier nach Geld. Der Frankfurter Zukunftsrat ist ein Zusammenschluss führender Neurobiologen, die einen Dialog mit zukunftsorientierten Unternehmen und Politikern führen. Bei mir im Studio war gestern Professor Christian Elger von der Klinik und Poliklinik für Epileptologie an der Universität Bonn. Ich fragte ihn, ob die Gier nach Geld angeboren ist. Die Gier nach Geld ist angeboren, weil wir im Gehirn ein sogenanntes Belohnungssystem haben. Das heißt, eine zentrale Struktur im Gehirn, deren Aktivierung dazu führt, dass wir ein ungeahntes Wohlbefinden haben. Und Geld aktiviert diese Struktur besonders gut. Was ist denn bei den Finanzjongleuren passiert, die die Krise mit ausgelöst haben? Was passierte im Gehirn? Ich weiß nicht, was bei den Einzelnen passiert ist, aber die permanente Steigerung der Höhe der Einnahmen, die sie haben, führt zu einer permanenten Aktivierung dieses Belohnungssystems. Das Belohnungssystem ist in der Entscheidungshierarchie des Gehirns ganz oben. Es zeigt keine Ermüdung, keine Gewöhnung an diesen Reiz, also geht das immer weiter. Und je höher der Geldbetrag ist, desto mehr wird aktiviert. Müssen Menschen, die so funktionieren und im Prinzip ja auch normal funktionieren, eigentlich von Führungspositionen ausgeschlossen werden? Nicht ausgeschlossen werden, weil diese Personen natürlich auch Visionäre sind, Dinge vorantreiben, Entwicklung vorantreiben. Was wir sagen wollten, ist Folgendes. Es muss eine gesunde Mischung aus Leuten geben, die Buchhaltertypen sind, wenn ich es einmal so sagen darf, und den Visionären. Und ich denke, wenn eine kritische Menge an Visionären dabei ist, die auch meistens rhetorisch sehr überzeugend sind, durch ihre Aktivität und vorauspreschend andere mitreißen können, dann kann das, denke ich, für die Wirtschaft sehr kritisch werden, wie wir alle gesehen haben. Und so muss, denke ich, Vorkehrungen getroffen werden, dass dieses System sich nicht so verselbstständigt, wie es bisher gelaufen ist. Haben Sie denn als Wissenschaftler herausgefunden, dass es Menschen gibt, die genetisch anders disponiert sind, also weniger gierig als diese, die die Krise verursacht haben? Das haben wir herausgefunden. Es gibt Botenstoffe im Gehirn, die das Belohnungssystem aktivieren. Dazu gehört das Dopamin. Und der sogenannte Dopaminrezeptor, also wo der Botenstoff angreift und die Nervenzellen aktiviert, kann minimal verändert sein, wenn das Gen, was diesen Rezeptor aufbaut, einen sogenannten Polymorphismus hat. Das heißt, eine winzige Aminosäure ist anders und plötzlich wirkt dieses System nicht mehr so hochsensibel. Solche Personen sind auch introvertierter als andere Personen und wenn man mit denen Gewinnspiele macht, sieht man, dass die Aktivierung relativ gering ist. Das heißt, sie haben dann mehr Kapazität im Kopf, sich mit der Ratio, also mit der Vernunft der Sache auseinanderzusetzen. Das heißt, man müsste bei der Einstellung von Führungspersonal mit denen genaue Tests machen, Gentests oder psychologische Tests oder beides? Ich denke, psychologische Tests sind eine Sache, nur viele psychologische Tests geben Auskunft darüber, was der Proband Ihnen im Moment sagen will. Es dringt nicht in die Tiefe. Das Genmaterial ist eine Sache. Es gibt eine ganze Reihe von Änderungen in verschiedenen Genen, die persönlichkeitsrelevant sind. Und ich denke, das wird sicher in den nächsten Jahren zunehmend in die Beratung von Personal einstellenden Führungskräften hineingehen, dass man nicht kritische Häufung von der einen oder anderen Sorte hat, die dann potenziell gefährlich ist. Sie propagieren ja den Begriff der Neuroökonomie. Das müssen Sie uns genau erklären. Ist das ein Zusammenwirken zum Beispiel von Neurologen oder Neurobiologen mit Ökonomen, um eben solche negativen Konsequenzen auszuschließen für die Zukunft? Nicht nur negative Konsequenz ist richtig. Neurobiologen und Ökonomen arbeiten hier zusammen. Wir wollen die Ursachen ökonomischen oder nicht ökonomischen Verhaltens bei Menschen besser verstehen. Das kann man nur mit Methoden der Neurobiologie und mit Kenntnissen der Neurobiologie. Das ist eine junge Wissenschaft. Der Impact in das System hinein ist im Moment noch gering, weil die Leute uns, glaube ich, noch gar nicht so richtig glauben, dass wir viele Dinge besser verstehen. Aber ich denke, dass es eine zukünftige große Entwicklung ist, da alle großen amerikanischen Spitzenuniversitäten solche Zentren einrichten. Wir in Bonn haben ein solches Zentrum gerade gegründet. Die Universität Zürich hat so ein. Das sind die beiden in Europa. Und die Arbeiten werden in Spitzenzeitschriften publiziert, weil sie, denke ich, sehr interessant sind für das Zusammenwirken von Menschen im Wirtschaftsraum. Der Frankfurter Zukunftsrat, zu dem Sie sehr gehören, hat eingeladen Politiker wie den Unionspolitiker Friedrich Merz, der jetzt in der Wirtschaft ist, Ex-Wirtschaftsminister Wolfgang Clement zum Beispiel und auch Vertreter von Firmen. Haben die Ihnen sehr offen zugehört oder werden Sie gelegentlich aus diesen Bereichen auch belächelt? In diesem Kreis werde ich überhaupt nicht belächelt. Also bei meinem Vortrag zu diesem Thema war ein äußerst großes Interesse. Ich denke, dass einfach unterschätzt wurde bisher, weil man die Dinge vielleicht nicht verstand oder sich nicht in die Dinge hineinbegab. Ich denke, wenn man die Dinge richtig erklärt und auch weiß, wo der momentane Stand ist und dass vielleicht die Erkenntnisse nur prinzipiell richtig sind und nicht individuell sind wie bei der Psychologie, dann wird man verstehen, dass das ein Baustein ist im Verständnis von Wirtschaftssystemen. Also auch die Genetik ein Baustein, ist aber zum Beispiel das soziale Verhalten, das ja dann ein erlerntes ist, nicht auch ungemein, also mindestens genauso wichtig oder noch wichtiger als das, was da genetisch disponiert ist? Also das Verhalten, wenn man es objektiv analysieren kann, ja, nur übers Verhalten kriegen wir häufig subjektive Antworten, die teilweise auch politisch erwünscht sind. Mit den Scannern gucken wir ins Gehirn rein, wir sind eine Ebene tiefer, da kann man nicht lügen. Gleichzeitig messen wir natürlich nicht nur Genveränderungen und Aktivierungen in bestimmten Systemen des Gehirns, sondern auch Bahnverbindungen zwischen ganz bestimmten Strukturen, die auch wieder Aufschluss geben, ob diese Strukturen sehr viel benutzt werden. Das heißt, man wird in den Folgejahren ein Mosaik entwickeln daraus und wird dann auch die Wertigkeit der einzelnen Bausteine besser unterscheiden können. Das war Professor Christian Elger von der Klinik und Poliklinik für Epileptologie der Universität Bonn. Er ist Mitglied im Frankfurter Zukunftsrat und es ging um das Gen, das die Gier nach Geld bestimmt. Danke fürs Gespräch und den Besuch im Studio. Gern geschehen.